WWE und TNA, wird es eine faire Partnerschaft oder profitiert hier nur eine Liga? Jetzt, hier im Wrestling-Quartett. Einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Wrestling-Quartett. Dem Podcast von und mit euch hier bei wrestling-infos.de. Ein Moderator, zwei WET-Mitglieder und du. Ich bin wie immer der Rodek und führe uns durch den heutigen Podcast. Damit aus dem Wrestling-Duo unser Wrestling-Quartett wird, brauchen wir natürlich noch zwei weitere Teammitglieder. Unser erster Gast war letztes Mal schon mit dabei und ich halte es für richtig und wichtig, dass er auch dieses Mal wieder mit dabei ist. Hier ist er, einer unserer TNA-Experten, der Lübeck 007, unser Thorsten. Hallo, wie geht's dir? Hallo, ja, so geht's mir. TNA ist the best. Auf jeden Fall. Unser zweiter Gast war schon bei Ausgabe 1 und 2 mit dabei. Er ist einer derjenigen, ohne ihn es das Wrestling-Quartett heute so in dieser Form wahrscheinlich nicht geben würde. Er ist der Mann fürs Grobe, wenn es in den WhatsApp-Chats mal wieder etwas heiß hergeht. Hier ist er. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Unser WhatsApp-Admin, der El Brando, unser Benny. Hallo, wie geht's dir? Schönen guten Abend, mir geht's gut und ich freue mich auf diese Diskussion. Alright, ihr kennt den Ablauf von diesem Podcast ja bereits, aber dennoch fasse ich es nochmal kurz für die Zuhörer zusammen. Ich spiele eine Sprachnachricht ab und fasse das Ganze kurz zusammen und ihr habt dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren und eure Meinung dazu zu äußern und gerne auch Dinge hinzuzufügen, wenn ihr denn möchtet. Und wie immer machen wir das Ganze abwechselnd und beginnen mit Thorsten. Danach ist Benny dann dran, danach dann Benny, Thorsten und so weiter, bis wir durch sind. So, nachdem das nun erledigt ist, würde ich sagen, dass wir nun zu unserer ersten Sprachnachricht des Abends kommen. Und diese ist von unserem lieben Tobi, an den auch gleich mal ein paar Grüße rausgehen. Bitteschön. Ich meine, dass die Kooperation zwischen WWE und TNA ein Riesenpotenzial hat. Erstens können TNA-Talente vom Performance Center profitieren, davon, dass sie in NXT auftreten dürfen und dort an Popularität gewinnen können. Andersrum können NXT-Talente bei TNA an Erfahrung sammeln. Und auch auf anderer Ebene wäre es ja quasi fatal, eine vertane Chance, AJ Styles nicht nach TNA zu schicken für ein paar Auftritte. Gerade jetzt zum Ende seiner Karriere. Bislang sehe ich all dies aber nicht gut. Wir können nicht wissen, was hinter den Kulissen abgeht. Aber WWE hat sich Joe Hendry für Auftritte geschnappt. Und ich glaube, das Beste, was TNA bekommen hat, war NXTs Cora Jade, die mal auch sehr verletzungsanfällig ist. Und deshalb bei NXT nicht so auftreten konnte, wie sie wollte. Alright, vielen lieben Dank, Tobi. Tobi sieht in der Kooperation ein Riesenpotenzial, beispielsweise durch Auftritte im Performance Center. Zusätzlich würde er es als vertane Chance ansehen, einen AJ Styles nicht mal bei TNA auftauchen bzw. auftreten zu lassen, gerade am Ende seiner Karriere. Tobi hat zwar noch ein paar mehr Dinge gesagt, aber ich denke, dass man ihn gut verstanden hat. Und in diesem Sinne, Thorsten, was sagst du zu dem, was wir gerade von Tobi gehört haben? Bitteschön. Ja, danke. Ich muss Tobi da kurz auf den neuesten Stand bringen. Cora Jade ist mitnichten mehr das Höchste, was NXT zu TNA geschickt hat, denn diese Woche bei Impact war niemand anderes als NXT-Champion Obafemi dabei. Also da hat man das, ich sage jetzt mal nicht nur den körperlich größten Namen im Roster rübergeschickt. Ja, aber er hat natürlich recht. Es ist ein unglaubliches Potenzial und man sieht es ja jetzt, nachdem die langjährige Partnerschaft beider Promotions, also WWE-NXT und TNA verkündet wurde, dass jetzt auch von NXT deutlich namhaftere Leute rübergeschickt werden, als es bei diesem ersten, ich möchte es mal so sagen, Testrun war, wo dann eine Wendy Chu oder ein Charlie Dempsey mal da waren und sonst nicht so viel kam. Das war wohl nur mal so zum Vorfühlen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ja, und AJ Styles hat dann natürlich völlig recht. Der muss irgendwann auch mal wieder rübergeschickt werden, weil AJ, Vivi oder SmackDown hat er, sagt er ja immer, ist the house that AJ Styles built. Correct. Ich meine, hallo. Die X-Division würde es in der Form vielleicht ohne ihn gar nicht geben. Ja, mit Joe und Daniel ist noch dabei. Ne? Genau, ne? Also er ist einer der Eckpfeiler der Company-Geschichte. Ne? Und also wenn man ihn dann zumindest nicht für Matches rüberschicken will, dann sollte man ihn vielleicht, je nachdem, wie das dann geplant ist, vielleicht für die Hall of Fame von TNA freigeben. Einer der Four Pillar, um mal im AEW-Jargon zu bleiben. Ja, genau. Ja, vielen lieben Dank, Thorsten. Mein lieber Benny, was kannst oder möchtest du zu dem bereits Gehörten sagen, ausführen oder ergänzen? Bitteschön. Ja, viel habe ich eigentlich nicht zu ergänzen. Ich fand eigentlich, Thorsten hat alles so erklärt, wie ich es jetzt auch erklärt hätte. Auch mit hier Obafemi, heißt der so? Ich cool. kann mir den Namen kann ja, mir Obafemi, den Namen mitbringen. Ja, genau. Genau, dass der jetzt mal bei TNA einen Auftritt hatte, finde ich stark, finde ich gut. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass vielleicht doch einer mal aus dem Main-Roster rübergeht. Natürlich könnte man AJ Styles mal rüberschicken, der aber jetzt, glaube ich, zu WrestleMania auch so eine kleine Fehde irgendwie hat. Oder da wird bestimmt noch was aufgebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass AJ Styles die Mania verpassen wird. Dann haben wir zum Beispiel, wo da redet gar keiner drüber. Wir haben ja bei der WWE Abyss zum Beispiel. Gut, der wrestelt nicht, der sitzt hinter... Ja, stimmt, da hast du recht, richtig. Genau, der sitzt hinter den Kulissen und ist Producer, glaube ich. Und vielleicht wäre da auch mal so die Möglichkeit, so Abyss nochmal bei TNA. Von mir aus auch Abyss gegen AJ Styles bei TNA, The Last Match oder so. Könnte ich mir schon ganz geil vorstellen. Ah, oh, sehr schöner Gedankengang. Gefällt mir richtig gut. Habe ich total vergessen. Ja, richtig. Der ist bei WWE unterwegs im Moment. Hinter den Kulissen tatsächlich, ja. Ja, ganz erstaunlich, was so bei WWE hinter den Kulissen so kreucht und fleucht. Das mag man gar nicht glauben, ne? Ja, jetzt, wo wir das Thema gerade offen hatten, auf jeden Fall. Ich habe, wenn Benny es nicht gesagt hätte, wäre an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, tatsächlich. Ja, muss man aber halt auch dazu sagen, Abyss für mich TNA gleichzustellen mit einem Sting. Ja, will ich jetzt nicht unbedingt drum streiten. Also, will ich jetzt nicht unbedingt streiten. Thorsten, was hast du dazu? ja, dazu bin ich jetzt in der tieferen Vergangenheit jetzt nicht so bewandert. Aber ich sag mal, Abyss ist auf jeden Fall einer der Namen, die da auch im Gedächtnis bleiben. Und Sting hat natürlich bei TNA auch seine Footsteps hinterlassen. Joker Sting, um mal das zu benennen. Alright. Ja, vielen lieben Dank, Benny. Die nächsten Grüße gehen an unseren Wrestling-Quartett, an unser Wrestling-Quartett-Urgestein, Jace. Bitteschön. Eine Liga profitiert, sondern welche Liga tatsächlich mehr davon profitiert. Also kurzer Rückblick. Ich fand's cool, als das Ganze angefangen hat und plötzlich TNA-Stars bei NXT aufgetreten sind, beziehungsweise im Rumble. Und ich dachte mir anfangs so, ja gut, effektiv hat nur die WWE was davon. Aber irgendwie, wenn man sich seitdem mal anschaut, TNA füllt wieder Hallen, bei TNA geht's geldmäßig wieder definitiv aufwärts. Und irgendwie, wenn man sich mal so anschaut, wer so bei NXT oder halt auch im Rumble aufgetreten ist, das ist halt schon Banger. Also ich bin echt mega happy, dass es diese Kooperation gibt. Und ich finde halt einfach, dass gerade was die Zukunft angeht, da kann man so viel bei beiden Richtungen machen. Und auch, dass jetzt zum Beispiel Fraxium bei TNA aufgetreten sind, so... Keine Ahnung, ich finde es auch einfach cool. Du hast so die erfahreneren Leute von TNA bei NXT und halt auch einfach mal so frisches Blut bei TNA. Finde ich echt cool. Alright, vielen lieben Dank, Jace. Jace dachte zu Beginn der Kooperation, dass nur WWE etwas von der Partnerschaft hat, sagt aber im Umkehrschluss, dass TNA wieder vermehrt die Hallen füllt und es denen auch finanziell wieder besser geht. Benny, du bist nun jemand, der nicht so im TNA-Produkt drin ist. Was könntest du denn aus deiner Sicht dazu sagen oder gegebenenfalls ergänzen? Bitteschön. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es TNA dadurch besser geht, weil einfach eventuell auch der Überraschungseffekt einfach da ist bei TNA, zu gucken, hey, welcher NXT-Superstar oder welcher WWE-Superstar ist denn jetzt bei TNA und mischt da ein bisschen was auf. Andererseits glaube ich nicht, dass Joe Henry für die WWE ein Draw ist, weil, und jetzt kommt dieses Ding, Joe Henry war in den Indies schon over. Der war nicht erst, oder der ist erst nicht erst over, seitdem er irgendwie bei TNA ist, sondern er war in den Indies schon over, wo er seine eigenen Songs, seine eigenen Parodien damals gemacht hat. Ich habe noch so einen Pokémon-Song, den er umgeschrieben hat, habe ich noch im Kopf. Ja, gibt für Mr. Anderson. Oder der, was er gemacht hat hier, Eiffel 65 Blue. Ja, genau. Na, das hat er dann auf Drew McIntyre. Drew. Ja, ja. He lives in a Drew world and all is so Drew. kann man sich übrigens YouTube Highlight-Videos anschauen. ICW war das damals, seine schottische Stammpromotion. Ja, an der Stelle möchte ich erwähnen, Thorsten kriegt kein Geld dafür, dass er das gerade gesagt hat. So, wir wollen mal, Entschuldigung, haben dich unterbrochen. Alles gut, aber das sind halt so Sachen, ich habe ein bisschen, ich finde, es ist noch ein bisschen zu frisch, irgendwie eine Tendenz zu machen. TNA stoßt sich gerade gesund finanziell, was ich sehr positiv finde. Den Punkt, den Chase auch gebracht hat, ist, du hast frisches Blut bei TNA und die können da mit den älteren Stars trainieren. Ja, ich weiß nicht, ob man dazu TNA gebraucht hat. Man hat genug alte Stars irgendwie im Main-Roster rumdümpeln, die nichts zu tun haben. Aber ich freue mich trotzdem für TNA, dass sie einfach mal Kohle und Beachtung wiedererleben, wenn man überlegt, wo sie waren vor, ich sage jetzt mal vor 20 Jahren, da waren sie die Nummer 2 in den USA. Ja. Jetzt waren sie irgendwo, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie Platz 3 waren hinter WWE und AEW. Wenn du ROH noch mit dazu nimmst, waren sie vielleicht Platz 4 oder sogar Platz 5 noch. Ich weiß gar nicht, gibt's PWG noch? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, tatsächlich. Die waren ja auch mal der heiße Scheiß, so Ende der 2000er, Battle of Los Angeles und so weiter. Naja, es kommt ja auch immer drauf an, welche Reichweite die dann haben. Ne? WWE, AEW und auch TNA sind halt liegen mit TV-Vertrag. Die sieht man dann auch oder hat man dann auch ständig irgendwo im Fernsehen gesehen. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du dir da irgendwelche Streaming-Dienste im Internet erst abonnieren musst. Na, also sonst würde vielleicht auch ein GCW mehr Aufmerksamkeit haben oder ein MLW, die zwar auch, glaube ich, einen kleinen Fernsehvertrag haben, doch aber eher auf, ich glaube, auch YouTube oder so stattfinden. Ja, na klar. Na gut, dann sagen wir mal so, vielleicht war es auch eine Zeit lang, dass es WWE, Lucha Underground und ROH und dann TNA kam. Also die waren relativ weit unten in der Rangliste. Das wollte ich damit sagen. Definitiv, ja. In den dunklen Zeiten. Genau, und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich TNA endlich mal wieder ein bisschen gesund stoßen kann. Ja, vielen lieben Dank, Benny. Hauptsache, du hast es mal geschafft, noch Lucha Underground zu erwähnen als bekennender Fan. Für meine Kumpels in den WhatsApp-Gruppen Lucha Underground. Aber in dem Fall müsste Benny aber MLW auf jeden Fall schauen. Ja, eigentlich schon. Das stimmt. Weil da gibt es Cesar Duran und das ist niemand 1:1 selber Typ, 1:1 wieder auferstanden Dario Cueto. Ich weiß, aber ich habe nicht die Zeit, das so zu verfolgen. Er hat sogar seinen roten Stier für den Schreibtisch mitgebracht. So schön. Und seinen Schlüssel, den er mal senkt. Ja. Alright, gut, dann lasst uns da dahingehend mal nicht weiter ja, abschreiben. Aber war ja mal ganz nett. Auf jeden Fall. Nun bin ich dennoch gespannt, was unser TNA-Experte dazu zu sagen hat. Thorsten, bitteschön. Ja, also es ist definitiv erkennbar, dass es bei TNA, so wie Benny auch sagt, aufwärts geht. Vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Entlassung damals von Scott D'Amour zusammenhängen mag, weil ja die neuen Besitzer da auch vielleicht eine andere Strategie fahren. Und was an dieser Kooperation jetzt vielleicht auch ein bisschen hilft, dass man auch Fans von NXT vielleicht für TNA interessiert, weil das ja durchaus auch interpromotional Fäden sind. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Geschichte TNA X-Division Champion Moose taucht bei der letzten NXT Weekly auf. Ach ja, unser Moose, ne? Und konfrontiert da dann eben Obafemi. Und die beiden schenken sich ja so von der, ich sag mal, von ihrer Erscheinung, ne, also mächtigen Erscheinung nicht besonders viel. Und Obafemi jetzt eben seinen Gegenbesuch, da wird es dann jetzt in der nächsten Woche ein Eight-Man-Tag geben. Und ja, da muss man, also das finde ich auch gut. Und auch zum Beispiel Cora Jade, die Masha Slamovic um die Knockouts Championship, den Damentitel von TNA, herausfordert. Das ging ja auch damit los, dass Masha bei einem Special NXT-Event mal in der Crowd saß und sich das Match angeschaut hat. Mhm. Ja, also das, ich finde, dass dann immer gut wird, dass dann nicht einer zu der anderen Liga kommt und da ein bisschen Wirbel macht und dann wieder weg ist, sondern dass man die Storys auch bei beiden Ligen erzählt und so, dass auch beide Fans dann, Fanschaften dann vielleicht da auch mal angefixt sind, die jeweils andere Promotion auch mal anzuschauen. Ja, dass man vielleicht verfängt das dann, ne? Naja, eben genau, dass man vielleicht so ein paar Leute, die sonst nur NXT schauen und sagen, ach ja, TNA ist ja auch cool, gucke ich vielleicht mal öfters rein oder jetzt umgekehrt. Jetzt Masterplan, die bauen das so gut auf, dass es am ersten Abend von WrestleMania als Opener kommt, Moose gegen Obafemi in einem TLC-Match. Alles klar, wir behalten das auf jeden Fall mal. Also kriegst du irgendwas von mir ausgegeben, wenn das passiert, kriegst du was von mir. Wenn das passiert, dann sage ich, das war ein Win für beide Partner. Aber weißt du, seitdem es die zwei Tage WrestleMania gibt, sind solche doch, ich sag mal, vielleicht eher undenkbaren Szenarien dann doch wieder denkbarer, ne? Ich sag mal, dieses Jahr findet auch SummerSlam zum ersten Mal zweitägig statt, ne? Hm. Eieiei, unser Thorsten. Alright, erstmal vielen lieben Dank, Thorsten. Dann würde ich sagen, kommen wir auch nun zu unserer nächsten Sprachnachricht und Grüße gehen raus an unseren Daniel Greenow. Bitteschön. Profitieren aber eher die TNA. Ja, mal wieder eine kleine technische Schwierigkeit. Kleinen Moment und nochmal. Also, meine Meinung dazu, WWE, TNA, ich glaube, dass beide ein wenig profitieren, aber eher die TNA mehr, da sie dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen vom WWE-Publikum und alles. Aber auch die WWE kann dadurch profitieren mit so Auftritten von Joe Henry. Ey, komm, das war mega geil bei Rumble, ne? Als Say His Name and He Appears. Also, ich fand's mega geil. Aber die TNA wird halt deutlich mehr davon profitieren, weil einfach die Aufmerksamkeit da ist. Weil WWE-Leute, Fans sehen, okay, da ist noch eine weitere Liga, da sind echt coole Charaktere dabei, schaue ich mir das Ganze doch einfach mal an. Also gehe ich davon aus, dass die TNA wirklich deutlich mehr davon profitiert und freue mich einfach auf zukünftige Gastauftritte, was cool wäre, wenn es auch mal andersrum wäre. Ein paar WWE-Stars, NXT-Stars bei TNA, also eine gute Zusammenarbeit kann das werden. Alright, vielen lieben Dank. Daniel findet, dass zwar beide profitieren, der Löwenanteil aber an TNA geht. weil TNA übers WWE-Publikum mehr Aufmerksamkeit generieren könnte. Generell könnte es aber eine gute Zusammenarbeit werden, wenn ich das mal so zusammenfassen kann und darf. Alright, Thorsten, du bist wieder der Nächste. Wie ist deine Meinung über das, was wir gerade von Daniel Greenow gehört haben? Bitteschön. Also ich sag mal, das ist ja im Prinzip das, was wir jetzt auch gesagt haben, was er dann ansprach. Es sind ja ordentlich viele jetzt NXT-Leute auch bei TNA unterwegs. Also der Austausch ist in beide Richtungen. Es ist natürlich klar, dass WWE jetzt nicht irgendwie darauf aus sein wird, seine Fanschaft, wenn ich es mal so ausdrücken darf, zu vergrößern, dadurch, dass man TNA-Leute rüberholt. Ich glaube, es ist so, dass dass TNA natürlich klar davon profitiert, dass auch mehr WWE-Fans mal bei ihnen einschalten und vielleicht hängen bleiben. Und für WWE mag es eher dann vielleicht der Profit sein, dass sie dann ihre Leute, die jetzt vielleicht auch dann nicht so unbedingt ständig in den eigenen TV-Shows drin sind, bei TNA mal dann Ringerfahrung und TV-Erfahrung sammeln lassen. Und also zum Beispiel auch so Leute, die jetzt bei NXT vielleicht aus dem Level-Up-Tier gerade aufgestiegen sind, die jetzt noch nicht so die TV-Time in den Main-Shows bekommen, dass man da die dann zu TNA schickt, so und da dann Erfahrungen sammeln lässt. Ne? So wie also bei unser aller gemeinsamen Hobby Fußball, wenn der Verein sagt, hier, du bist ein junger Spieler, dich haben wir jetzt aus unserer Jugend hochgezogen, aber wir verleihen dich erstmal, damit du Spielpraxis bekommst. Ne? Und dann, wenn du dann gereift bist, dann kommst du zurück und dann kannst du bei uns so richtig durchstarten. Alright. Vielen lieben Dank, Thorsten. Benny, was möchtest du diesbezüglich noch loswerden? Bitteschön. Naja, finanziell habe ich ja schon gesagt, da wird TNA stark von profitieren. Ich sehe das noch so ein bisschen kritischer. Ja, es kommen NXT-Leute zu TNA. Die Frage ist, braucht WWE noch eine Aufbauliga neben NXT? Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, war das jetzt diesen Mittwoch oder ist das nächsten Mittwoch, wo die Hardys bei TNA auftreten, gefühlt hast du... Du meinst die Hardys bei NXT, die Hardys sind TNA. Ja genau, bei NXT. Das wäre ja was, wenn die Hardys bei TNA auftreten würden. Hahaha. Ich habe mich versprochen, es tut mir wahnsinnig leid. Die sind sogar TNA Tag Team Champions im Moment. Darauf wollte ich hinaus. Gut, dass du es sagst, Thorsten. Ich habe nämlich das Gefühl, dass WWE sich irgendwie regelmäßig Champions einlädt von TNA. Aber der einzige Champion, der drüben war, war jetzt Oberfemi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warum geht er nicht mal? Die NXT Tag Team Champions waren auch schon da. Fraxio. Oha, ja, okay. Ja, dann haben wir aber wieder zwei Champions, die eben in der unteren, also in der kleineren Liga sind, NXT in der Entwicklungsliga sind. Du hattest noch keinen US-Champion drüben oder dass du mal sagst, du schickst mal die Damen-Tag-Team-Titel rüber oder was weiß ich wen rüber. Du musst, um Gottes Willen, du musst nicht Cody Rhodes rüberschicken. Den will, glaube ich, bei TNA keiner sehen, genauso wie ihn bei WWE keiner mehr sehen will. Also an der Stelle will ich mal ganz kurz dazwischen grätschen. Mittlerweile dürften es 21 Titel sein, die es bei der WWE gibt. Also man hätte Potenzial genug, da einen Champion rüber zu schicken. Ja, der hat nicht Triple H vor ein paar Tagen erst die Women's und Men's WWE-ID-Title. Ganz genau, ja. Verstehe ich auch nicht. Nee, aber du hast schon recht, es sind bisher ausschließlich NXT-Leute, die bei TNA rübergekommen sind. Und ich sage jetzt mal, es wäre vielleicht auch mal an der Zeit, da stimme ich dir zu, dass auch jemand von den aus dem Main-Roster mal seine Aufwartung macht. Du hast ja so viele, die irgendwie in der Schwebe hängen. Schick doch die Wyatt Six mal rüber und lass die mal TNA aufmischen. Warum nicht? Ist doch bestimmt lustig. Oder Oder schick mal einen The Miz rüber, der sich irgendwie mit Joe Hendry in einem Mic-Battle ordentlich eins mitgibt. Na gut, also. Ja, dann lieber The Miz. Na gut, also Potenzial hat man auf jeden Fall definitiv genug und man hätte auch genug Möglichkeiten dahingehend, irgendwelche Dinge mal zu planen und dann auch umzusetzen, auf jeden Fall. Benny, bist du denn diesbezüglich jetzt fertig? Sonst? Ja. Ja, alles klar, dann sage ich mal erstmal vielen lieben Dank an dich und dann würden wir auch zu unserer nächsten Sprachnachricht kommen und die ist von unserem Bautstar aus dem Board, der damit auch recht herzlich gegrüßt ist. Bitteschön. Ja, aber wenn man sich die beiden Ligen anguckt und allein die Größenverhältnisse, würde ich sagen, ein großer Vorteil entsteht da in keinerlei Hinsicht für einen von beiden. Ich meine, die kleinen Stars von TNA haben, wenn sie bei WWE auftreten dürfen, eine viel größere Bühne, wo sie sich präsentieren können. Ich sage jetzt so ein Hype wie um Joe Hendry. Wie viele tausende WWE-Zuschauer wird es jetzt bewegen, mal bei TNA reinzuschauen? Das bringt vielleicht zwischendurch mal einen kleinen Anstieg. Umgekehrt sehe ich da jetzt überhaupt keinen Gewinn für WWE, zuschauermäßig. Bei WWE wird es dann eher so sein, dass jetzt im Falle wie schon Jordan Grace wird dann auch noch Hendry folgen und ja, wenn TNA dann halt mehr so zur Liga wird, dass die größten Stars dann immer direkt ein Sprungbrett zu WWE haben, WWE die in ihren Shows schon mal testen kann und sehen, wenn sie gut ankommen, sie gleich wegkaufen, wird sich das wohl eher schlecht für TNA entwickeln. Aber bleibt abzuwarten. Vielen lieben Dank an unseren Bautstar, denn der sieht keinerlei Vorteil, beziehungsweise großen Vorteil für einen von beiden. Er erwähnte zwar ähnlich wie Daniel eben, dass es zuschauermäßig vielleicht erstmal was für TNA bringt, es aber hinten raus schwierig für TNA werden könnte, sollte sich WWE dann direkt an deren Workern bedienen. Wir haben ja eben schon mal in so eine Kerbe geschlagen und dahingehend gebe ich das Wort einfach an Benny und sage, Benny, kannst du unseren Bautstar da verstehen? Bitteschön. Ja, ich kann ihn da verstehen, aber auch irgendwie nicht. Weil das einzige Beispiel, was er genannt hat, war Joe Hendry. Wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, John Hendry war in der Wrestling-Szene schon durchaus bekannt, bevor er zu TNA gegangen ist. TNA hat Joe Hendry nicht aufgebaut. Joe Hendry hat sich selber aufgebaut. Und wenn WWE Joe Hendry gewollt hätte, hätten die ihn wahrscheinlich schon vor 3-4 Jahren selber verpflichten können, weil da war der Hype auch schon relativ groß um ihn. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, zu sagen, TNA wird eine neue Tryout-Liga für die WWE. Allerdings glaube ich nicht, dass das TNA schaden wird, weil sie es immer wieder irgendwie geschafft haben, neue Stars aufzubauen, die dann irgendwie gewechselt sind. Der letzte, der mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel Mike Bailey, den sie auch, also der war in den Indies, ich kenne ihn aus WXW-Zeiten noch, den sie aufgebaut haben. Ich weiß gar nicht, ob der Champion war. Wie gesagt, dafür bin ich bei TNA nicht drin. Mehrfacher X-Division-Champion. Ja, Speedball Mike Bailey. Und ist jetzt, glaube ich, oder soll zur AEW wechseln, da bis jetzt ist er ja noch nicht debütiert, aber die TNA hat es immer irgendwie geschafft, sich neue Stars aus den Rippen zu schneiden, sage ich mal so, ob das jetzt mit PCO ist, der damals irgendwie den riesen Hype hatte, oder eben jetzt mit Joe Hendry, der durch TNA vielleicht noch beflügelter ist, aber auch schon im Hype war. Es bleibt abzuwarten und ich würde es nicht ganz unterschreiben, was er gesagt hat. Alright. Vielen lieben Dank, Benny. Thorsten, dann würde ich es einfach mal so halten. Auch an dich dieselbe Frage. Kannst du Bautstars Gedanken nachvollziehen bzw. verstehen? Bitteschön. Also zu einem gewissen Teil natürlich schon. Man muss jetzt, die Zusammenarbeit ist ja noch recht frisch. Man muss halt schauen, wie sich es dann entwickelt. Und ein mahnendes Beispiel gibt es in der Vergangenheit ja auch. Das heißt NXT UK. Als WWE das Ding aufgemacht hat, ist ja fast die ganze britische Independent-Szene daran zugrunde gegangen. Also Progress hat sich ja bis heute nicht wirklich davon zur Gänze erholt. Ja, ja. Na, also das ist ein mahnendes Beispiel. Ja, man muss halt schauen, wie es jetzt sich entwickelt. Wobei, ich muss einhaken, bei Jordynne Grace ist das so ein Sonderfall. Die ist ja nur auch fest zu NXT gewechselt, aber deren Geschichte war bei TNA auch auserzählt. Mehrfacher Knockouts-Champion, hat alles, was im Roster ist, auch besiegt und große Kämpfe gehabt. Mit ihr konntest du bei TNA jetzt nicht wirklich was total Neues erzählen. Und da ist es dann auch schon verständlich, wenn sie sagt, so, meine Zeit hier ist vorbei. Ich will jetzt noch mal einmal auf der ganz großen Bühne neue Herausforderungen haben. Und so gesehen ist sie ja auch durch die Zusammenarbeit jetzt nicht gänzlich weg. Es kann ja auch durchaus mal sein, dass sie dann auch zu TNA für Gastauftritte zurückkehrt. Wie alt ist sie eigentlich? Weißt du das? Nee, müsste ich mal kurz nachschauen, aber finde ich noch raus. Alright. Okay, währenddessen Thorsten das rausfindet, würde ich sagen, dass wir dann einfach mal zur nächsten Sprachnachricht kommen. Und diese ist von Conny. Conny war im Vorfeld etwas nervös, weil sie Bedenken hatte, ob sie gut... Bitte? 26. Ach ja, guck mal da. Da ist ja noch... Korrektur 28. Okay. Trotzdem immer noch jung. U30, das ist doch auf jeden Fall jung genug. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Die nächste Sprachnachricht, die ist von Conny. Und Conny war im Vorfeld etwas nervös, weil sie Bedenken hatte, ob sie gut zu verstehen sei. Und deswegen wird Conny in diesem Sinne einfach mal ganz besonders gegrüßt. Hier kommt nun ihre Sprachnachricht. Bitteschön. Einen wunderschönen guten Abend. Also, wie ich das sehe, würde ich sagen, die Partnerschaft würde wirklich gut tun, beiden. Und natürlich würde nicht nur eine Liga die profitieren, es würden sicher WWW und TNA würde daran profitieren. Vielen lieben Dank, Conny. Wie wir nun alle hören konnten, war ihre Sorge völlig unbegründet. Conny ist zwar nicht weiter ins Detail gegangen, findet aber auch, dass beide Promotions von der Partnerschaft profitieren. Was ich interessant finde, ist, dass wir bisher noch niemanden gehört haben, der Meinung ist, dass die WWE mehr von der Partnerschaft profitieren könnte als die TNA. Thorsten, du bist wieder an der Reihe. Was denkst du, woran das liegen könnte? Bitteschön. Ja, erstmal schöne Grüße in die Schweiz, wie ich das ja eben sehr stark vermute. Korrekt. Ne? Also an die Conny war aber alles sehr gut zu verstehen. Also es ist, wie wir ja sagten, es ist vielleicht jetzt nicht für beide Seiten der gleiche Effort, den sie daraus ziehen. Für TNA ist es mehr Bekanntheit unter den WWE-Fans. Potenziell. Für WWE eher die Möglichkeit, Leute, die jetzt so vor der Kamera nicht viel eingesetzt werden, da gibt es ja auch theoretisch für die Zukunft im Main-Roster einige, hatte Benny ja auch vorhin zum Beispiel ein paar Beispiele genannt, dass man die dann runterschickt, um es mal so auszudrücken, oder rüberschickt, damit sie da dann TV-Erfahrung sammeln und oder auch zum Beispiel Leute, die jetzt länger verletzt waren oder raus waren, damit die dann wieder reinfinden in den Trott, dass man die dann vielleicht zu TNA schickt und sagt, hier, tummel dich da mal so 2-3 Monate und dass dadurch dann WWE so seinen Nutzen daraus zieht. Alright, alles klar. Benny, ich würde sagen, ich leite die Frage einfach auch mal an dich weiter. Weswegen ist deiner Meinung nach niemand bisher pro WWE? Bitteschön. Naja, weil der Mensch dazu gemacht ist, für den Underdog zu sein. Und TNA ist der Underdog. Was hatten sie denn zu verlieren vor diesem Deal? Ich glaube nicht viel. Und ich glaube auch, dass die WWE diesen Deal, das war so ein Win-Win-Deal. Die WWE kann da nichts verlieren, wenn sie ein paar Talente zu TNA schicken kann, und TNA kann eigentlich nur gewinnen, wenn sie junge Talente reinkriegen, die da nochmal ein bisschen Feuer reinbringen, die den alten Trott vielleicht ein bisschen rausbringen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ja, die TNA-Leute sind halt auch nicht mehr alle so die Jüngsten, ne? So, wenn die Hardys Tag Team Champions sind, das spricht eigentlich für deine Tag Team Division, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, ich denke persönlich, dass ein paar andere Gründe, ne, einfach nochmal den Hardys einen Run geben. Die hatten ja auch innerhalb der TNA einen starken Run. Da kam ja auch das Broken Gimmick zum Vorschein damals. Das ist ja bei TNA entstanden. Und ich denke, wenn du dann so Leute wie die Hardys hast, einfach um mal meine Meinung hier einzubringen, dann nimm sie einfach, mach sie zum Champion und such dir einen guten Zeitpunkt raus, book das ordentlich, dass die dann die nächste Generation nochmal mit overbringen können, indem sie dann die Titel gewinnen. Und dann hast du meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Ne? Ich habe nicht gesagt, dass sie es nicht verdient hätten. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Ich habe einfach nur gesagt, dass anscheinend, klar, du kannst den Hardys die Tag Team Titels immer geben und es werden immer glaubhafte Champions sein. Das liegt einfach daran, dass sie seit gefühlt 40 Jahren im Wrestling zu Hause sind. Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich, wie gesagt, vielleicht kann mich Thorsten da dann gleich mal kurz aufklären noch, so die Hauptstars in meiner Sicht sind dann die Hardys, PCO und hier Nick Nemeth, wenn der überhaupt noch bei TNA ist, das weiß ich nicht. Und dann hast du halt noch Joe Hendry und das sind halt alles altbekannte Gesichter, auch bei TNA und auch bei WWE. Alright, Thorsten, dann leiten wir es einfach mal weiter an dich. Genau, du fängst schon an, bitteschön. PCO hat die Company vor ein paar Tagen verlassen. Na, guck, das siehst du mal, da bin ich nicht auf aktuellen Stand. Naja, okay, PCO hat, aber der war ja auch schon über 50 oder so. Ja, definitiv. Also, er hat ja die mitunter älteste WWE, sogar noch WWF-Vergangenheit damals als Pirat, Jean-Pierre Lafitte, oder als Quebecer, ich weiß gar nicht, wie hieß er bei den Quebecers. Hast du die Infos von Andy gekriegt, oder? Nee, ich gucke WWE, oder ich habe angefangen, Wrestling zu schauen. Der erste Event, den ich geschaut habe, war der SummerSlam 1990. Hey, ja, guck weißt mal da. Weißt du da das Datum? Wann war der? Nee, das weiß ich jetzt nicht. Aber unfassbar, ich wusste gar nicht, dass er einer von den Quebecers war. Nicht schlecht. Also, ja. Also, der eine war ja der Bush und nee, und nein, das waren die Bushwhackers. Ach so, Butch, ja. Entschuldigung. Ach nee, er war Quebecer Pierre, genau. Der eine war Jack, das war Jacques Rougeau. Rougeaus kennt man vielleicht. Der geneigte, etwas tiefere Wrestling-Fan. Und er war Quebecer Pierre. Und dann war er auch eben noch der Pirat Jean-Pierre Lafitte. Und der hat ganz böse Sachen gemacht. Der hat nämlich Bret Hart mal seine Jacke geklaut. Ja, das geht natürlich gar nicht. Ne? Hey. Im August war der SummerSlam 1990. Da war ich einen Monat alt. Nur mal. Das ist stark. Na gut, dass der SummerSlam im Sommer ist, hätte man sich auch irgendwie denken können. Also, ne, Juli, August wird der SummerSlam eigentlich immer irgendwie sein. Deswegen wollte ich es noch wissen. Ich habe im Juli Geburtstag. Ich wollte wissen, ob ich da schon auf der Welt war. Ja. Ich verstehe. Man muss ja mal aufpassen, wenn WWE irgendwann mal auf den Gedanken kommt, den SummerSlam vielleicht in Australien stattfinden zu lassen, dass sie dann auch dran denken, dass er dann bei uns im Winter stattfindet. Ja, ist dann der Winterslam auf jeden Fall. Ja, dann muss das der Winterslam sein, weil der Summer in Australien ist ja genau umgekehrt zu unserer Nordhalbkugel. Ne? Benny wollte einfach nur wissen, ob es vielleicht zufälligerweise an seinem Geburtstag stattgefunden hätte. Ich habe zum Beispiel auch so ein lustiges Datum, die letzte WCW Nitro-Ausgabe, die es gab, die war exakt an meinem Geburtstag. Ich sag nicht, an welchem, aber die waren noch Geburtstag. Und die sind Kleider gegangen. Die habe ich damals sogar auch live im Fernsehen geschaut. Mit dem allerletzten WCW-Match Sting gegen Ric Flair. Ganz genau. Sehr gut. Guck mal hier, was wir alle abarbeiten. Ne? WCW, TNA, WWE. Wir sind einfach ein universeller Podcast. Du hast Lucha Underground vergessen. Es war natürlich klar. Vielen lieben Dank erstmal an euch beide. Und da würde ich sagen, dass wir einfach mit der nächsten Sprachnachricht weitermachen. Und diese ist von Tobias. Schon der zweite Tobias heute an diesem Abend. An den auch gleich mal ein paar Grüße rausgehen. Bitteschön. Tobias Stuttgart hier, servus. Also zum WWE-TNA-Deal. Ich glaube, da wird nur die WWE davon profitieren. Das hat man am Anfang schon gemerkt. Von TNA schickt man große Namen rüber zu NXT beim ersten Run. Und was hat WWE gemacht? Irgendwie die ganzen Talents, die kaum on screen waren, reingeschickt. Dann, nun schickt man eine Cora Jade rüber, was natürlich schön ist, aber im Endeffekt wird nur WWE profitieren, weil die können nämlich damit scouten, welche Talente sie von TNA haben wollen und eventuell TNA damit auch bankrott machen. Hey, vielen lieben Dank, Tobias. Also kaum habe ich es gesagt, bekommen wir nun unsere erste Pro-WWE-Sprachnachricht. Tobi meint, dass hier nur die WWE davon profitiert und dass man schon von Anfang an gemerkt hat, indem nämlich TNA ihre Top-Leute zu NXT geschickt hat und WWE nur ihre, ich sag mal, Under- bis Mid-Kader zu TNA. Er geht sogar so weit, von einem potenziellen Bankrott zu sprechen. Eieiei, jetzt haben wir aber die Büchse der Pandora aufgemacht, würde ich sagen. Penny, nun haben wir nun unsere erste Pro-WWE-Nachricht. Was sagst du denn dazu? Bitteschön. Ich muss da leider vehement gegensprechen. Wenn die WWE so einen Deal mit einer kleineren Promotion eingeht, dann muss uns irgendwo allen klar sein, dass WWE sagt, wir möchten eure Stars bei uns haben, weil was bringt's dir, wenn da irgendwie ein junges Talent, was bei TNA zwei Matches vielleicht gemacht hat, dann bei WWE rumhüpft. Das ist nicht das Ziel der WWE. Und davon profitiert die WWE auch nicht. Die WWE profitiert auch nicht von den Stars, die TNA hat. Und nicht, erst recht nicht werden die anfangen, die zu scouten. Dann, sonst hätten sie es schon früher gemacht oder wären den Deal gar nicht eingegangen. Ich glaube nicht, dass die WWE das nötig hat, einen Deal mit einer Promotion zu machen, um dann irgendwie die Leute wegzukaufen. Klar ist es nicht ausgeschlossen, dass Joe Henry irgendwann mal fest bei WWE sein wird, um Gottes Willen. Aber ich glaube auch, dass die Hardys so schnell zum Beispiel nicht mehr zur WWE gehen werden. Und ja, die WWE schickt halt die jungen Talente zu TNA. Aber es hilft ja TNA auch, wenn dann Opa Femi kommt, der NXT-Champion ist. Das hilft TNA. Auch die anderen, die da waren, die NXT-Tag-Team-Champions, was Thorsten vorhin gesagt hat, das hilft TNA. Wir müssen immer bedenken, wo kommt TNA gerade her, aus welcher Ecke, aus welchem Loch kommen die gerade rausgekrochen. Das muss man ja leider auch dazu sagen. Und jede Bekanntheit aus einer anderen Liga kann TNA helfen, aber keine Bekanntheit aus TNA kann WWE irgendwie auf ein neues Level heben. Alright, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Thorsten, insbesondere sein letzter Punkt eines potenziellen Bankrotts interessiert mich. Wie beurteilst du denn die Aussage? Bitteschön. Glaube ich eher nicht. Also wir haben es ja jetzt in den zurückliegenden Minuten, die wir hier jetzt schon talken, haben wir es ja, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass das jetzt nicht jetzt nur WWE profitiert. Und zumal, ganz ehrlich, um Talents zu scouten, was man bei TNA sich da wegfischen kann, da musst du nicht so eine Zusammenarbeit machen. Da holst du dir einfach für $9.99 monatlich einen TNA Plus Account und guckst dir die Weeklies an. Ja, ich glaube, das ist dann auch günstiger. Und da kannst du die ja genauso gut scouten. Ne? Und ich möchte mal vermuten, dass wahrscheinlich auch bei WWE irgendein Offizieller definitiv so einen Account hat Und also zum Beispiel AJ Styles, der wird ja vielleicht sowas haben, dass er seine alte Heimat noch weiter verfolgen kann. Und mich würde es auch überhaupt nicht wundern, wenn irgendjemand bei WWE einen Max-Account hat und darüber mal verfolgt, was so bei AEW alles in den Shows passiert. Ja, das läuft dann immer in der Gorilla-Position am Monitor oben. Genau. Ja, dann siehst du da Triple H sitzen und der sagt auch, unsere Show ist heute langweilig, ich schalte mal auf Dynamite um. Das ist interessant. Ach, herrlich. Ja, das sind doch die Sachen, die das Quartett hier ausmachen. Ja. Eben, aber also zum Scouten von Talents brauchst du jetzt nicht so eine Zusammenarbeit. Da gibt es ja jetzt im Zeitalter von Internet genug Möglichkeiten, da sich zu informieren. Besonders bei Promotions, die auch TV-Deals haben und auch ziemlich öffentlich aufgestellt sind. Das mag ja vielleicht anders sein wie bei europäischen Promotions, die du jetzt nicht im Fernsehen frei empfangbar siehst, wo du dir dann da kostenpflichtig was holen musst. No? Alright. Ich warte einfach auf den Wrestling Manager 2026, so wie beim Football Manager. Gibt ja Leute, die sich das Spiel kaufen und damit irgendwie scouten, und es gibt auch manche Clubs, die damit schon scouten. Das finde ich ziemlich lustig. Das ist ja eine verrückte Sache, auf jeden Fall. Habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Aber lustig. Dann erstmal vielen lieben Dank an euch beide für eure Ausführungen. Und in diesem Sinne kommen wir dann auch zu unserer nächsten Sprachnachricht. Und diese ist von Pascal, der damit dann auch herzlich gegrüßt ist. Bitteschön. Servus miteinander, der Pascal hier. Also ich gehe davon aus, dass von dieser Partnerschaft hauptsächlich die WWE profitieren wird. TNA wahrscheinlich wirtschaftlich, sonst wären wir diesen Deal nicht eingegangen. Allerdings glaube ich, dass WWE kaum die erste Garde zu TNA schicken wird. Man wird keinen Cody Rhodes oder Roman Reigns bei TNA sehen. Lassen mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Aber gehe eher davon aus, dass die zweite oder dritte Garde bei TNA auftreten wird. Andersherum gehe ich davon aus, dass sich die WWE für spezielle Events, Saturday Night Main Event oder sowas, die großen Namen einkaufen wird oder reinholen wird, wie jetzt zum Beispiel Joe Hendry beim Royal Rumble, die Hardys vielleicht nochmal, Nick Nemeth, wie auch immer man die großen Namen betiteln mag. Danke euch für euer geiles Format. Liebe Grüße. Ja, vielen lieben Dank, Pascal, für die netten Worte. Ja, was soll ich sagen? Ist schon mal verrückt, wie sowas läuft. Denn mit Pascal haben wir auch direkt unsere nächste Pro-WWE-Sprachnachricht. Um es kurz zu machen, geht Pascal ähnlich wie Topias nicht davon aus, dass WWE mal ein paar ihrer Top-Leute bei TNA auftreten lassen wird. Thorsten, hältst du es für möglich, dass wir beispielsweise einen Roman Reigns mal bei Bound for Glory sehen könnten? Bitteschön. Ganz ehrlich, will ich gar nicht. Weil die sind wieder zu groß für TNA. Man muss ich das, würde die auch nicht sehen. Ne? Also der ist da, wo er ist, ist er wunderbar. Da gefällt er mir auch super. Aber so wie wie hieß er? Tobias, ne? Pascal. Pascal, gerade. Entschuldigung. Entschuldigung, Pascal. Alles gut. Also, so wie er sagt, die zweite oder dritte Garde, wir hatten vorhin einen Namen, The Miz, der taucht in den WWE-Shows kaum auf. Na, das wäre zum Beispiel so ein Name, der könnte TNA schon, der wäre bei TNA, wenn der da jetzt wechseln würde, wäre der einer der größten Namen, die die haben. Das reicht doch schon völlig aus. Du musst ja auch aufpassen, dass du dir niemanden ins Produkt holst, der deine eigenen Stars total in den Schatten stellt, sonst bringt dir das ja nichts. Na? Und da, also wenn so die Riege The Miz oder ich sag jetzt mal als Beispiel, wenn sie vielleicht mal einen Shinsuke Nakamura rüberschicken, wenn er denn Lust hat, so die Riege, aber nicht so das Top-Regal. Cody war auch schon, glaube ich, schon bei TNA. Ja, Cody war schon mal bei TNA, ja. Na, in seinem Indie-Run war er da, kurz bevor er WWE gegründet wurde. Eben, genau. Na, also das ist die oberste Schublade und die sind für TNA zu groß. Da muss man sich jetzt auch als TNA-Fan da keinen Gedanken hingeben. Alright. Vielen lieben Dank, Benny, um die Frage auch mal direkt an dich weiterzuleiten. Denkst du denn, dass wir bei WWE auch mal, dass wir von WWE auch mal Topstars bei TNA sehen könnten? Und falls nein, warum nicht? Bist du da bei Thorsten oder hast du vielleicht noch eine Ansicht, die wir noch nicht gehört haben? Bitteschön. Ja, also ich glaube auch nein, obwohl es kommt, ich glaube, das ist Ansichtssache. Wenn wir von einem Topstar sprechen, müssen wir irgendwo auch The Miz, wie wir es schon hatten, irgendwie mit reinzählen. Der spielt zwar im Moment nicht die erste Geige, aber er hat im Grunde alles gewonnen, was es in der WWE zu gewinnen gibt. Wir hatten bei TNA, bestes Beispiel zum Beispiel, als Christian Cage von WWE zu TNA gegangen ist, war der ein Main-Character und bei der WWE hat er gefühlt auch immer nur irgendwie die zweite Geige gespielt und ich glaube, das würde bei The Miz auch echt passen. So. Obwohl ich ihn damals, Entschuldigung, dass ich unterbreche, obwohl ich ihn damals sogar besser fand als Edge und Edge haben sie dann total nach oben gepusht und Christian ist dann irgendwie so in der Midcard da rumgedümpelt, ne? Also bei WWE damals. Ja, ja, klar, aber ja, Captain Charisma und so weiter. Ich fand, Christian hatte noch nie groß Charisma. Ich war nie der große Fan von Christian. Aber bei TNA war er spitze. Du hast auch gesehen, Matt Hardy, der irgendwo in der Midcard rumgedümpelt ist nach der Fehde mit Edge und Lita, der sich bei TNA nochmal komplett neu entwickeln konnte und einer der Topstars wurde eben mit dem Broken Gimmick. Ne? Und ich glaube, eine Sache würde ich gerne sehen, sollte Roman Reigns wirklich bei TNA aufschlagen, dann möchte ich das so sehen wie John Cena bei ECW One Night Stand 2006 gegen RVD, wie der reinmarschiert ist und du hast nur noch Mittelfinger gesehen. Das würde ich gern sehen. Ja, gut. Oh ja, das waren schöne Momente. Da schwelgt der Thorsten wieder Erinnerung. Ja, ich weiß es auch noch tatsächlich. Die Veranstaltung habe ich sogar noch irgendwo auf DVD, wo RVD dann die Championship geholt hat und dann der erste und einzige ECW und WWE Champion parallel war. Ja gut, man kann es natürlich so machen, dass es dann auch irgendwie was bringt. Ne? So ist ja nicht. Ja, lass sie doch mal irgendwie so eine Zusammenarbeit machen, dass sie wirklich so eine, wie damals ECW One Night Stand, nicht, ich rede von 2005 und 2006, nicht alles, was danach kam, nicht. Das ist dann einfach so, AEW hat ja, wie heißt das mit New Japan? Forbidden Door. Forbidden Door, genau, dass man oder auch Wrestle Dynasty, wenn es in Japan stattfindet. Ja, okay. Ja gut, zwei Pay-Per-Views bräuchte ich dann nicht mehr, würde einer reichen. Einfach so ein One-Night-Stand, wo es so ein paar Dream-Matches gibt, WWE versus TNA. Von mir aus auch gern mit so einer Invasion-Nummer, habe ich ja vorhin schon gesagt, das fände ich eigentlich ganz cool, wo die sich halt einfach so ein bisschen bekriegen, sage ich jetzt mal, die liegen an sich, wie es damals halt auch bei der Survivor Series ja, war, wo es SmackDown vs. Raw gab und so weiter, das finde ich immer relativ spannend eigentlich. Mhm. Ja, und der, bitte schön. Darf ich kurz? Ja, klar. Es gab als Beispiel, möchte ich da mal anführen, jetzt völlig losgelöst von irgendwelchen Storylines, WCW Starrcade 1995. Da gab es einen Wettkampf WCW gegen New Japan. Oh, das war so stark. Es gab fünf Matches und wer gewinnt. Ne? So, am Ende hat WCW 3-2 gewonnen, ist ja egal. Aber sowas in der Art, dass man sagt, so und nächstes Jahr machen wir das wieder, dann gucken wir, wie wir das dann zusammenbauen, interessant, Dream-Matches oder man kann ja vorher vielleicht auch ein paar Fäden aufbauen. Na, also, dass man da so einen Wettbewerb macht, nicht einfach um die Bragging Rights halt. Ja, ja gut, das geht ja dann schon in, so ein bisschen in so eine Richtung wie die Series, nur halt just a little bit anders, um das mal so zu sagen. ja, bei man muss aber sagen, bei der Series war es ja dann nachher auch Champion gegen Champion und so weiter und so fort und dann Smackdown dann auch nicht mehr wirklich viel zu tun gehabt, finde ich. Ja, komm, aber Joe Hendry gegen Gunther würden wir uns bei alle angucken. Ja. Definitiv, nicht, dass es das nicht schon gegeben hat. ja, natürlich. Ja. Aber da war Joe noch der Prestigious One und Gunther noch ein Walter. Alright, ja, gut, es gab ja auch Pentagon Dark gegen Chelsea Green schon, ne? Das ist richtig. Und Chelsea hat ihren Arm behalten. Der wurde nicht gebrochen. Alright, also wenn wir da schon so ins Detail gehen, dann möchte ich an der Stelle auch nochmal loswerden, wo wir eben bei ECW waren, dass doch wirklich der schlechteste ECW-Pay-Per-View unter dem WWE-Banner December to Dismember war. Ich glaube, da sind wir uns alle einig mit dem Extreme Elimination Chamber. Ich glaube, da war Big Show ECW-Champion und Lashley hat dann da den Titel gewonnen. So, dann hätten wir das auch mal. Dann haben wir eigentlich so... Das war auch der einzige WWE ECW Pay-Per-View. Vielen lieben Dank, Thorsten, dass du das noch ergänzt hast an der Stelle. Was vielleicht dann dafür spricht, dass das vielleicht mit WWE ECW doch nicht so weit her war. Ja gut, streng genommen hätte man ja One Night Stand auch noch mit reinbringen können, denn das, also One Night Stand war zwar nur der reine, na, der, reine das waren ja eher, aber es war ja trotzdem unter dem WWE-Banner. Und wenn, ja, das waren aber eben mehr Reunion-Shows. So, ne? Ach, es war einfach schön, ich weiß noch. Ich weiß noch, im ersten Main-Event noch mit der Käsereibe mit Dudleys im Main-Event gegen Dreamer und Sandman. Ach, das war herrlich. Original ECW und das Geile war dann, im deutschen Kommentar ein Carsten Schäfer, WWF, der hat ja WWF getrieft. Und ja, dann muss er in der Show so total auf RGECW kommentieren. Ich habe mich weggeschmissen. Legende, Carsten Schäfer, Legende. Ja, das war schon stark, aber ich bin ja immer dafür, die Shows im Originalton zu gucken, wenn nicht gerade Booker T und Corey Graves am Kommentatorenpult sitzt, ne? Ja, na, dann ist ja jetzt bei NXT gerade ganz dicke Luft, da sitzen sie ja zusammen. Ja, das ist ganz der arme Vic Joseph. Aber ich sag mal, der spanischsprachige Kommentar ist auch schön. Ja, und da mal noch eine Fremdsprache hinzuzulernen, kann ja dann wahrscheinlich auch nicht schaden in diesem Moment. Also erstmal vielen lieben Dank an euch beide. Ich würde sagen, dass wir dann noch einfach voller Tatendrang, so wie bisher, weitermachen. Und dann zur nächsten Sprachnachricht kommen. Und Grüße gehen dabei an Sammy raus, den es trotz eines Defekts am Handy nicht davon abgehalten hat, uns eine Sprachnachricht zukommen zu lassen. Bitteschön. Servus, auf die Frage, ist die Kooperation zwischen WWE und TNA eine faire Kooperation oder ist es nur eine einseitige Kooperation? Ich finde, es ist eine faire Kooperation. Nicht nur von beiden Parteien, wir wissen Hintergründe nicht, wir wissen nicht, wie es technisch aussieht. Aber gerade für die Talente, Wrestling wurde neu gepusht durch das Showing bei TNA. Jordynne Grace hat ihr erstes Showing bei NXT bekommen, obwohl sie noch bei TNA unter Vertrag war. Man sieht, ob Leute von TNA bei der WWE ankommen können oder nicht. Bestande Allstars können ihre Karriere nochmal letzten Glanz verleiten, obwohl sie bei WWE im Vertrag stehen. Könnten sie bei TNA einen kleinen Run haben? Oder andersherum. Ich beispielsweise sehe AJ Styles im Laufe dieses Jahres bei TNA, um eine letzte große Fehde zu machen, eventuell sogar die World Champion zu holen. Und Nick Nemeth wird im Laufe dieses Jahres definitiv bei der WWE zu sehen sein. Ja, vielen lieben Dank, Sammy. Sammy ist der Meinung, dass eine faire Partnerschaft wird, beziehungsweise beide davon profitieren. Er ist, was AJ Styles angeht, ziemlich ähnlicher Meinung wie unser Tobi eben am Anfang des Podcasts. Zusätzlich denkt er auch, dass es einen Nick Nemeth dadurch nochmal zur WWE bringen könnte. Das ist ja mal ganz interessant. Benny, jetzt hatten wir das so oder so ähnlich schon besprochen. Was würdest du denn gerne noch ergänzen? Bitteschön. Ich glaube, wir werden einen Nick Nemeth nicht bei der WWE sehen. Ich glaube, dass die TNA-Talente sogar Mitspracherecht haben, ob sie gehen oder nicht. Und so wie der ehemalige Dolph Ziggler entlassen wurde, beziehungsweise wie er die Jahre nach seinen Gehirnerschütterungen behandelt wurde bei der WWE, ich weiß nicht, ob er sich das nochmal gibt. Möglich ist alles, Geld stinkt nicht, das glaube ich wissen wir alle. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, sie profitieren beide davon. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Zum Thema AJ Styles. Ich würde mich freuen, wenn man ihn vielleicht nochmal in einem Exhibition-Match sehen würde. Da gab es ja auch diese Special-Leiter-Matches. Wie hieß das Exhibition-Match? Ja, das war Ultimate Extra. Es sind dann ja, genau. Von den Ringecken über Kreuzseide gespannt und darüber, so wie beim Leiter-Match, halt oben der Gürtel da festgemacht. Aber da gibt es dann eben keine Leiter zum Hochklammern. Da müssen sie dann an den Pfosten in den Ringecken hoch und sich an den Seilen entlanghangeln. Wie so ja, genau, dann einfach. Dann soll er das nochmal mitmachen und dann sollen sie Christopher Daniels nochmal irgendwie ein Match geben. Der ist ja auch in Rente gegangen jetzt. Hey, der ist bei AEW. Ja, aber der ist ja jetzt offiziell in Rente. Der ist ja jetzt hatte doch irgendwie Rücktritt, habe ich gelesen, bei WI. Ja, also ich denke, Entschuldigung, dass ich da mal kurz zwischengrätsche, ich denke, dass das dann ein Problem werden könnte, wenn du eine Partnerschaft hast, WWE, TNA, dann wird jemand, der bei AEW steht, unter Vertrag steht noch, also hinter den Kulissen halt, auch wenn er nicht als Worker mehr aktiv ist. Ja, okay, soweit habe ich nicht gedacht. Dann da wahrscheinlich halt eben nicht auftreten, ne? Aber wenn der jetzt nicht unter Vertrag stehen würde und dann kommt nochmal Christopher Daniels mit dazu, und dann, weiß ich nicht, wird Samoa Joe auch noch rausgeschmissen. Ja, wollte ich gerade sagen, da wärst du dazu gezwungen, Samoa Joe aufzubringen, der auch bei AEW unter Vertrag steht. Ja? Und dann, ja, klar. Wir würden es uns alle angucken, obwohl wir wissen, dass definitiv. Das Match 20 Jahre zu spät ist. Alles klar. Benny, bist du fertig? Dann würde ich Ja, alright. Selbstverständlich. Okay, Thorsten, den Teil mit Nick Nemeth fand ich persönlich ziemlich interessant. Was hast du denn da noch zu ergänzen? Kannst du dir das irgendwie vorstellen, dass Nick Nemeth, a.k.a. Dolph Ziggler oder FKA Dolph Ziggler, nochmal in irgendeiner Art und Weise bei WWE aufschlagen wird? Bitteschön. Wenn dann nur als Spirit Squad Nick. Oh mein Gott, habe ich ja total verdrängt. Oder als Caddy von Kevin White. Ach hier, Kevin White, Chavo Guerrero, Golf Gimmick. Chavo Guerreros Golf Gimmick. Oh Gott, das war ja auch so schlecht. Wahnsinn, mein Hirn hat das schon wieder verdrängt. Ja. Yes. Nee, also man sieht, gut, Nick hat bei WWE schon das ein oder andere Gimmick verkörpert. Es ist natürlich jetzt die Frage, das war ja alles halt in der Vince-WWE. Jetzt ist Vince weg. Korrekt. Die WWE ist zu einem gehörigen Teil anders geworden. Ob es ihn dann nochmal reizen würde, sofern man ihn dann zurückhaben will, da nochmal für einen letzten Run hinzugehen. Ich glaube nicht, dass das dann eine große Geschichte über mehrere Jahre wäre. Muss man halt schauen, aber er wäre jetzt definitiv niemand, der dann um das ganz große Gold antreten würde. Ich meine, man hat ja er hat ja damals seinen erst offiziell zweiten World Title Run. Er hat ja offiziell zweimal die World Championship gehalten, damals den großen goldenen Gürtel. Und den zweiten hat er sich ja durch sein Cash-In gegen Alberto Del Rio geholt, was ja auch einen absurden Pop gegeben hat. Und das erste Mal, da hat er den Titel ja von Vicky Guerrero, damals, glaube ich, Raw GM, geschenkt bekommen. Ne? Geschenkt bekommen, hat ihn dann in derselben Show wieder verloren und hat den Titel nicht einmal in der Hand gehabt. Naja, John Moxley hat ihn auch nicht in der Hand, der trägt ihn im Koffer. Ne? Na, das will ich erst mal sehen. Na, solange da nicht ein goldenes Leuchten rauskommt, wie beim Koffer von Marcellus Wallace in Pulp Fiction, glaube ich das nicht. Ja. Sehr gut. Also wir haben, meine Damen und Herren, wir haben heute wirklich alles durch. Also wir haben AEW, ECW, AEW, TNA, WWE und Pulp Fiction. Also wir bedienen heute wirklich alles. Zwei Sachen noch. Ich würde gerne noch was sagen. Mir fiel nämlich gerade noch was ein, weil ich gerade so drüber nachdenke. Wen könnte man denn noch so zu TNA schicken? Und da fiel mir ein Name ein, der bei der WWE im Moment nicht gebraucht wird und eigentlich mal wieder eventuell ein bisschen fitter werden könnte. Und das wäre Sheamus. Sheamus. Ja, das wäre interessant. Ich meine, fit ist er, glaube ich. Er wird nur im Moment nicht eingesetzt. Ja, ich genau. Mein, einfach mal wieder ein bisschen Ringrost abstreifen bei TNA. Und, genau sowas meinte ich. Das wäre dann so die Schublade, wie die ich vorhin meinte, so zweite Garde neben The Miz, ne? Ich meine, fit ist er. Er hat ja auf YouTube seinen Celtic Warrior Workouts-Kanal, nicht? Aber er wird im Moment halt nicht gebraucht. Und dann kannst du sagen, okay, bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber noch nicht am Ende deiner Karriere. Wie wäre es, wenn du da mal bei TNA was machst? Und der wäre, glaube ich, einer, der würde auch die TNA-Top-Riege nicht so dermaßen überstrahlen, dass TNA sich damit schaden würde. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann würde ich sagen, kommen wir auch nun zur letzten Sprachnachricht. Und diese ist von unserem neuesten WhatsApp-Admin, The Underground, der natürlich an der Stelle auch recht herzlich gegrüßt wird. Bitteschön. Tja, wird das eine faire Zusammenarbeit zwischen WWE und TNA? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal auf kurze Sicht, ja, werden beide davon profitieren. Ob aber auf lange Sicht beide profitieren, ich bezweifle es. Ich meine, was sollte es WWE schaden? Nichts. Sie nutzen die Leute ja eh nur bei NXT. Aber TNA, ich meine, Jordynne Grace ist jetzt weg. Ständig treten Talente von TNA bei NXT auf, verlieren auch immer wieder, während Talente bei TNA auftreten und von WWE und mehrheitlich gewinnen. Also ich glaube, lange Sicht muss TNA aufpassen, dass sie da nicht Schaden davon tragen und WWE sie nicht nur als quasi Entwicklungsbrand nutzen. Alright. Unser Underground denkt, dass auf kurze Sicht beide davon profitieren, es aber auf lange Sicht eher zugunsten von WWE laufen wird und TNA sogar aufpassen muss, dass WWE TNA nicht als Entwicklungsbrand benutzt. Ja, ist eigentlich eine ziemlich interessante Ansichtsweise. Thorsten, was hast du denn zu dem, was wir gerade von Underground gehört haben? Denkst du, dass es dazu kommen würde oder kommen kann, dass die WWE TNA einfach als, sagen wir mal, zusätzliche Entwicklungsbrand benutzen würde, wie das halt gerade unter NXT ist? Bitteschön. Also NXT sollte sich, Entschuldigung, TNA, wir sind, glaube ich, sagen gerade die ganze Zeit. Also TNA muss sich natürlich im Klaren sein, dass sie der Juniorpartner in der Geschichte sind. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt so sein wird wie zum Beispiel OVW oder FCW, Florida Championship Wrestling, wenn man sich da noch erinnert, da wo dann einen Roman Reigns, einen Dean Ambrose, einen Seth Rollins in weitestgehend gesagt in den WWE-Kosmos eingetaucht sind. Also, oder damals hieß Seth ja noch Tyler Black. Also und Roman Reigns Leaki oder Leaky, wie man es ausspricht. Oder so. Ja, ich meine, John Cena war mal ein Prototype und ein Dave Bautista war mal ein, ich glaube, Obsidian oder irgendwie sowas. Naja, egal. Sie müssen sich natürlich klar sein, dass sie nie auf Augenhöhe sein werden. Aber ich sag mal, auch als Entwicklungsliga kann man ja durchaus profitieren. das muss jetzt kein, so wie wir es ja skizziert haben, ne? Dass WWE seine Talente dahin schickt, sich weiterzuentwickeln. Und dann ist es für TNA klar, okay, die bleiben jetzt nur eine begrenzte Zeit hier und dann sind sie wieder weg. Aber auch mit solchen Leuten kann man ja gute Stories erzählen. Ne? Man muss natürlich dann schauen, dass man jetzt dann seine eigenen Leute, dass man halt eine Balance findet, dass die Leute, die rübergeschickt werden, gut aussehen und die eigenen Leute dabei auch nicht zu kurz kommen. Ich glaube, dann kann das für TNA so gesehen auch gut werden. Und wenn dann WWE zusätzlich auch hier und da mal einen größeren Namen rüberschickt, vielleicht ist das jetzt im Moment auch von NXT die erste Garde, damit man da Interesse für diese Kooperation generiert. Wenn man dann ab und zu mal einen größeren Namen für die größten TNA-Events, ich sage mal so ein Bound for Glory oder ein Slammiversary rüberschickt, wäre das auch okay. Alright, Benny, dann dieselbe Frage einfach an dich. Was hast du denn zu dem, was wir gerade von unserem Underground gehört haben? Bitteschön. Es ist schwierig. Ich kann diesen Gedankengang nachvollziehen, den er hat, sehe das aber auch nicht so. Ich glaube, dass es, wie gesagt, es sind, Thorsten hat es ja vorhin schon, oder hat es ja gerade gesagt, dass man als TNA da der Junior-Partner ist. Und ich würde da gerne einen anderen Punkt noch so ein bisschen beleuchten. Du kriegst die jungen Talente, die frisch aus dem Performance Center kommen, die du dann vielleicht auch mal so ein bisschen ausfragen kannst, wo du sagen kannst, ey, wie macht ihr das im Performance Center? Wie trainiert ihr das und so weiter? Und kriegst so vielleicht die Expertise, selbst wieder junge Stars hoch zu pushen, um dich vielleicht an dem Vorbild WWE, die im Moment ja die heißeste Promotion sind, irgendwie zu orientieren. Und ich glaube, das ist jetzt nicht der schlechteste Punkt für TNA. Alright. Ja, auf jeden Fall eine sehr anregende Ansichtsweise. Erstmal wieder vielen lieben Dank für eure Ausführungen. Jetzt machen wir es mal so. Jetzt gibt es zum Schluss noch eine kleine offene Diskussionsrunde, die ich dann auch ganz gerne eröffnen würde, wenn das okay für euch ist. Ich bin der Meinung, dass TNA nur äußerst minimal etwas von der ganzen Geschichte hat. Ja, man hat den Henry beim Rumble, was WWE aber meiner Meinung nach wesentlich mehr gebracht hat als TNA. Beziehungsweise denke ich, dass TNA einfach mal gar nichts gebracht hat. Der WWE allerdings hat es was gebracht, den gehypten Typen einfach beim Rumble auftreten zu lassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also da hast du dann den Star momentan bei der TNA und der läuft dann einfach beim Rumble auf und WWE profitiert dann halt auch einfach von dem Pop und alles und TNA steht da in dem Moment praktisch hinten an. Ansonsten bin ich da eher bei unserem Underground. Ganz ehrlich, muss ich sagen, also ich fand seine Ausführungen eigentlich ziemlich treffend, dass man hier auch wirklich Gefahr laufen kann, dass man das als weiteren Aufbau, Brand, Entwicklungsbrand benutzt und das dann irgendwie im schlechtesten Fall, sage ich mal, für TNA irgendwie so mit NXT einfach einspeist, ne? Wenn du versteht, was ich meine. Also dann hast du kein TNA und NXT, sondern dann hast du einfach einen, ich sag mal, noch größeres NXT, was das Roster angeht, einfach nur, um die Leute auf den WWE-Stil zu bringen und so weiter. Ein NXT-NA. Ja, yes, genau. Aber ganz klar, ich akzeptiere hier natürlich auch jede andere Meinung. Das ist halt so der Standpunkt, den ich dazu habe. Und jetzt könnt ihr euch dann gerne nochmal darum prügeln, wer denn jetzt die Diskussionsrunde, die offene Runde von euch gerne weiterführen möchte. Bitteschön. Ach, da kann der Benny ruhig anfangen. Oh, dann danke. Mache ich gerne. Zu dem Punkt Joe Hendry. Den Pop, ja, den hat die WWE eingefahren. Nichtsdestotrotz war Joe Hendry im Rumble eine Eintagsfliege. Es wurde nichts irgendwie Größeres aufgebaut. Man hat ihn einmal gesehen, Punkt. Seitdem hat man ihn auch, glaube ich, nicht mehr gesehen. Naja, aber reicht das nicht? Reicht das nicht? Naja, aber da kannst du ja jede Legende nehmen, die dann einmal hier reinkommt. Ja, na gut, aber die Legenden, die WWE so hat, die sind A, schon alle alt und B, ja, auch zigmal schon irgendwo aufgetreten. Ja, okay, aber es gibt halt im Moment auch keinen großen Indie-Star, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es einen großen Indie-Star, der nicht bei TNA, bei AEW oder bei WWE unter Vertrag ist? Matt Cardona. Ja, dann hättest du auch den bringen können. Da wäre der Pop auch groß gewesen, wenn Zack Ryder plötzlich da gewesen wäre. Eben. Na, ja. Also, ich verstehe den Punkt, ja. Und aber nee. Ja, aber nein. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ganz genau. Und ich glaube auch nicht, dass das TNA zu einer zweiten Ausbildungsliga wird. Ich glaube, dafür haben sie im Moment zu gute Leute oben sitzen, die schon dafür sorgen werden, dass das nicht der Fall sein wird. Außer es winkt zu viel Geld, weil, ne, haben wir ja vorhin schon gesagt, Geld stinkt nicht. Ganz genau. Thorsten, bitteschön. Ja, also definitiv. Joe war für den Moment da. Wenn sich WWE irgendwas davon Weitergehendes versprochen hätte, hätten sie ihn auch definitiv vorher angekündigt. Na, also ich meine, andere Leute haben sie auch vorher angekündigt, dass sie dabei sind. Charlotte zum Beispiel. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange war der denn im Rumble? Weil Benny eben gerade sagte, Das waren nur so ein paar Minuten. Also der ist ziemlich schnell wieder rausgeflogen. Ich schau mal, ohne Momento. Ja, na, also sie haben ihn vorher nicht angekündigt, und wenn sie ihn für so einen großen Namen gehalten hätten, und dass sie sich dadurch höhere Einschaltquoten hätten versprochen, dann hätten sie vorher schon gesagt, dass er damit teilnimmt, damit die Leute auch garantiert einschalten. Ja, stimmt, den Punkt gebe ich auf jeden Fall an dich. Da fällt mir auch gerade ein, dass er ja da am Anfang um die NXT-Championship ja auch direkt mal verloren hat. Eben, ja, genau. Ja, ja. Und es ist ja auch so, er hat einen großen Pop gehabt, aber stell dir jetzt mal vor, die hätten Charlotte Flair vorher nicht angekündigt und die wäre dann einfach rausgekommen, dann wäre das ein mindestens genauso großer Pop gewesen. Ja, das hätte wesentlich mehr Nutzen für WWE. Ja, aber TNA muss halt aufpassen, ne? Dass sie jetzt nicht sind, das Schicksal, wie ich es ja vorhin schon mal angeführt habe, eines der britischen Indie-Szene wie bei NXT UK Gefahr laufen. Ja. Aber im Moment, soweit man das überblicken kann und die Vermutungen, die wir jetzt die letzte Stunde, anderthalb Stunden angestellt haben, sieht es für mich noch okay aus. Ich hoffe nur, dass wenn es halt in eine unschöne Richtung geht, dass TNA dann auch den Stecker zieht. Und im schlimmsten Fall, wenn WWE wirklich TNA als Entwicklungsbrand haben will, dann können sie es immer noch kaufen. Ja. Weil ja, da können sie genug Geld bieten. Ja, die Sache darf ist, ich kurz? Natürlich. Ganz kurz. Gerne. Joe Hendry kam bei Minute 29 und 40 Sekunden rein und wurde von Roman Reigns bei 33,50 eliminiert. Also er war keine fünf Minuten. Okay, passt ja nicht mal eine Zigarette dazwischen. Ja, okay, gut, dann gebe ich den Punkt auf jeden Fall an euch. Ich weiß auch jetzt wirklich, also beziehungsweise generell wissen wir ja alle gar nicht, wie sieht die Kooperation eigentlich aus? Ne? Also wie hat man das gemacht? Wurden Auftritte garantiert? Wie viel Geld fließt von A nach B etc. pp.? Das sind natürlich Sachen, über die wir alle nur spekulieren können und auch machen. Dafür sind wir da. Aber hoffen wir einfach mal nicht, dass... wo läuft TNA gerade, auf welchem Sender, Thorsten? Access TV. Ja, dann hoffen wir nicht einfach mal, dass irgendwann dann Shawn Michaels stellvertretend für den damaligen Shane McMahon bei der WCW auf einmal im Fernsehen auftaucht und sagt, haha, ja, ihr seht richtig, ich habe die TNA aufgekauft. Ja, unter dem Vertrag steht der Name McMahon. Shane McMahon. Ganz genau, ganz genau. Alright, meine Lieben, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Ausgabe angekommen. Und wenn ihr vielleicht auch gerne mal dabei sein wollt, dann kommt doch einfach in unsere WhatsApp-Community unter www.whatsapp.wrestling-infos.de. Dann seid ihr vielleicht in unserer nächsten Ausgabe auch mal zu hören. Und wenn ihr jetzt vielleicht, und wenn wir jetzt euer Interesse an TNA geweckt haben sollten, habe ich auch noch einen brandheißen Tipp für euch, nämlich unseren Six-Sided-Talk-Podcast. Dort behandeln Thorsten und Daniel alles, was so bei TNA abgeht. Den Podcast findet ihr auf unserer Startseite im Board, auf YouTube, bei Spotify und Apple. Reinhören lohnt sich. So, Thorsten, auch nochmal ein bisschen Werbung für den Six-Sided-Talk-Podcast gemacht, der auch schon mal ein bisschen zu kurz kommt für die Arbeit, die ihr da reinsteckt, war es mir das auf jeden Fall wert. In diesem Sinne möchte ich mich bei meinen beiden Gästen Thorsten und Benny bedanken und auch gleich nochmal nachfragen, wie fandet ihr es denn? Ja, also mir hat es echt Spaß gemacht. Waren schöne Diskussionen und immer gerne wieder, wenn es Thema passt. Na klar, gerne. Benni? Kann ich nur zurückgeben. Thorsten, danke, dass du mit dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute ein bisschen zu diskutieren. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, weil wir ein bisschen ausschweifender geworden sind, als würde ich jetzt sagen, die letzten Ausgaben. Und ich bedanke mich erstmal bei allen, die hier zuhören und alle, die eine Sprachnachricht geschickt haben. Grüße gehen raus. Und da wäre ich eigentlich soweit. In diesem Sinne, dann macht's gut. Tschüss. Tschüss. Arrivederci.